Aus dem Roman von Jura Seufer, So starb eine Partei. Vorspiel. Franz Josef Zehetner war gewöhnt, von seiner Frau Vorwürfe zu empfangen, weil er es im Leben nicht sonderlich weit gebracht hatte. Völlig abgestumpft ertrug er die heftigen Zusammenstöße, die sie in nahezu regelmäßigen Zeitabständen provozierte. Ja, er hatte ihnen eine angenehme Seite abgewonnen. An den nachfolgenden Abenden das Extrazimmer im Wirtshaus zu betreten, sich mit einem humorigen Seufzer am Stammtisch niederzulassen. »Jawohl, meine Herren, heute hat's wieder geblitzt und gedonnert.« Das schuf erst die verschwörerische Stimmung, die Männer und Kameraden brauchen, um sich ganz unter sich zu fühlen. Übrigens ging es den wenigsten Herren zu Hause anders. Knapp vor Weihnachten 1932 jedoch wuchs eine seiner ehelichen Auseinandersetzungen übers Erträgliche und Gewohnte hinaus. Die Frau gebrauchte ein erschütterndes Wort, dessen Tragweite ihr voll bewusst sein musste, denn sie hatte ihre Jugend in besseren Kreisen verbracht. »Prolet!« Franz Josef Zehetner aber, der den allerdings anrüchigen Titel Maschinenmeister trug, war zweifellos Kopfarbeiter und Staatsbeamter. Wohlgemerkt Beamter, wenn auch ein kleiner. Er saß in der Heizhauskanzlei eines der größten Wiener Bahnhöfe, wo zu seinen rein intellektuellen administrativen Funktionen auch jene gehörten, die Dienstturnusse der Mechaniker, Heizer, Lokomotivführer einzuteilen, also eine ausgesprochen autoritative Tätigkeit. So weit zu kommen war ihm sauer genug geworden. Sein Herr Vater, von Beruf Oberlehrer, hatte für ihn die gleiche oder eine höhere Würde erträumt, hatte ihn aber, als er trotz eifrigen Studierens in der dritten Gymnasialklasse sitzen blieb, scham- und zornerfüllt aus der Schule genommen und in die Lehre gesteckt. Hatte bald darauf die Maßnahme bereut, sie aber nicht zurückgenommen, aus Prinzip. Hatte die Schande, einen Schlossergehilfen zum Sohn zu haben, nicht mehr lang überlebt. Zehetner hatte Heizer und dann Lokomotivführer werden müssen. All die Zeit der Erniedrigung hindurch fest ans Bewusstsein geklammert, dass ihm das alles nicht an der Wiege gesungen worden war, hatte er sich, soweit notwendige Kompromisse es erlaubten, von gewissen Elementen unter der Belegschaft distanziert. Musterhaftes Betragen trug ihm das Wohlwollen des Heizhausvorstandes und bald darauf die Maschinenmeisterstellung ein. Seelisch aufgerichtet hatte er es gewagt, um eine höhere Magistratsbeamtentochter anzuhalten. Sie war ihm zuteil geworden. Seine Jugendsünden waren gut gemacht. An diesem Punkt jedoch schien Zehetners Stern seinen Kulminationspunkt erreicht zu haben. Ende 1932 stand er mit Frau und 4 Kindern, wo er vor 10 Jahren gestanden war, nämlich als Maschinenmeister in der Lohnkategorie 13. Und seine hochfliegenden Versprechungen, die einst den misstrauischen Sinn des höheren Magistratsbeamten betört hatten, fanden jetzt selbst im Ehebett knapp vor Auslöschen der Lampe keinen Glauben mehr. Und hier fiel das Wort Prolet und traf Zehetner ins Herz. Die Frau sah, was sie ihm angetan hatte, bereute sofort und versuchte, ihre Tat ungeschehen zu machen. Zu spät. Zehetners geheime Seelenwunde war brutal aufgerissen worden und tat bitter weh. Als Lokomotivführer hatte er sich lange genug jene Bezeichnung bieten lassen müssen und auch nur seitens gewisser Leute und infolge notwendiger Kompromisse. Warum stand er als Beamter noch immer, schon wieder, in Reichweite dieser Beschimpfung? Warum hatte er es nicht weitergebracht als bis zur Lohnkategorie 13, dieser schmalen und immer wieder geschmälerten, dieser messerschneidend dünnen Existenzbasis? Zehetner dachte nicht daran, dass seine bescheidenen geistigen Fähigkeiten zum Teil der Grund sein mochten. Ebenso fern lag es ihm, in den komplizierten Begriffen der Volkswirtschaft herumzuwühlen. Warum fragen? Das hieß für ihn fragen, wer ist schuld? Wer ist schuld, fragte er sich in wieder ausbrechender Verzweiflung. Und die Schuldigen kannte er längst. Es waren schon wieder dieselben, immer wieder dieselben. Aber man musste vorsichtig sein. Damals war die Republik 14 Jahre alt. Seit 14 Jahren speicherte Zehetner Hass in sich auf und hütete ihn geizig und pedantisch. Selten hatte er gewagt, ihn offen zu zeigen, noch nie ihn zu verausgaben. Denn wohl durfte der Herr Bahnhofsvorstand bereits aussprechen, dass die Zeiten sich geändert hatten. Dass aber schon der Heizhausvorstand diesen Ausspruch öffentlich übernahm und aus seinem Herzen keine Mördergrube mehr machte, schien Zehetner unvorsichtig. Und für ihn selbst gar, einen Angehörigen niederster Kategorie, hieß es zweifellos immer noch schweigen und alles in sich hineinwürgen. Die anderen heimattreuen Herren teilten allerdings nicht mehr Zehetners vorsichtige Meinung. Sie taten in der Kanzlei schon weiß Gott wie groß. Zehetner war der Letzte, der noch an sich hielt. Nur in ihm war die Furcht immer noch so stark wie der Hass. Sie kämpften miteinander in seiner Seele, fraßen aneinander, nährten einander. Immer wieder zurückgestaut, schmeckten sie ihm fade im Mund wie abgestandenes Bier, machten ihn krank. Aber diese langsame Vergiftung ertrug er geduldig. Nach den Sonntagsmessen begriff er sie als eine vom Herrgott gesandte Prüfung. Ohne Rücksicht auf die Bügelfalte seiner schwarzen Feiertagshose kniete er, den kleinen Stahlhelm am Knopfloch, lange vor der Marienstatue und sandte ihr in leisen Stoßgebeten Wünsche, so blutrünstig, wie man sie selbst am Kameradschaftsstammtisch nicht zu äußern wagte. Manchmal, wenn er die gelbliche Farbe seines dürren Gesichtes im Spiegel betrachtete, empfand er in Gedanken an die kommende Vergeltung eine Art Genugtuung. »Also, das habt's aus mir gemacht. Na, gefreut's euch Bagage!« Aus Vorsicht war Zehetner Mitglied verschiedenster Vereine und Parteien. Trug er am Rockaufschlag das Abzeichen aller heimattreuen und christlichen Männer, so befand sich in einem Geheimfach seiner Brieftasche eine Mitgliedskarte, die ihn als deutschbewussten Arier legitimierte. Denn zwar war ihm die plebejische Art dieser Partei, die sich geschmackloserweise Arbeiterpartei nannte, wie überhaupt alles Preußische tief zuwider, aber die Braunhemden durchzogen die Stadt schon so selbstbewusst, als ob es Berlin wäre, und ihr »Deutschland erwache« erfüllte täglich die Straßen. Und hatten sie drüben im Reich auch kürzlich eine Wahlniederlage erlitten, so waren ihre Stimmen bei den Wiener Gemeindewahlen gewaltig emporgeschnellt. Hüben wie drüben war es noch immer möglich, dass sie zur Macht gelangten. Übrigens musste man anerkennen, dass sie organisatorisch sehr tüchtig waren, weswegen sie ja, eben ganz auf preußische Art, scharf auf die Gesinnung sahen. Nicht in Zehetners Brieftasche, sondern sorgfältig versteckt unter der Wäsche seiner Frau, befand sich eine andere Mitgliedskarte. Sie wurde seit vielen Jahren nicht mehr hervorgeholt, und ihre letzte Beitragsmarke stammte vom August 1921, aber sie war da, unversehrt, durchtränkt von Lavendelgeruch. Für ihre Existenz gab es keine Entschuldigung. Nichts kam seinem Selbstbewusstsein zu Hilfe, wenn er an dieses dünne Büchlein dachte. Manchmal, von begeisternden Kameradschaftsabenden oder von strammen Aufmärschen heimkehrend, ging er, die ermunternden Reden seiner Führer noch im Ohr, auf seinen Wäscheschrank zu und riss mit rauer Hand die Türe auf. »Was stierst denn du schon wieder in meine Sachen umeinander?« fragte die Frau. Er stammelte etwas von einem Reservekragenknopf und schloss hastig den Schrank. Das Mitgliedsbuch blieb, wo es war, für alle Fälle. Denn Zehetner fürchtete es immer noch so stark, wie er es verabscheute. Es war ihm bekannt, dass er für feig galt, weil er es noch immer nicht wagte, sich als Herr im Staat zu gebärden, wie die Heimwehrkameraden, oder als kommender Herr, wie die Kollegen von der Deutschen Verkehrsgewerkschaft. Mochte man ihm nur Feigheit vorwerfen, er sah die Dinge tiefer und wusste, wer diesen Feind hasst, ohne Angst vor ihm zu haben, der hasst ihn nicht wirklich. Der ist ein Narr und ein Aufschneider. Der hat, mag er noch so gewaltige Kampfreden schwingen, in Wirklichkeit vergessen, gegen wen der Kampf geht. Zehetner hatte nichts vergessen. So oft am Stammtisch die Geister sich rückwärts wandten, rekurrierte man an sein Gedächtnis. »Sag einmal, Zehetner, wie hat nur der Soldatenrat geheißen, der was damals im 18er Jahr beim Alten seinen Wirbel gemacht hat? Oder war es im 19er Jahr?« »Es war im 19er Jahr«, sagte Zehetner, »im Juni. Lechner hat er geheißen. Ein Linzer war er. Er hat den Herrn Vorstand mit der Pistole bedroht, bezüglich eines Truppentransports der Volkswehr.« Was längst untergegangen war, längst fortgeschwemmt im Laufe der 14 Jahre, lebte noch in seiner Erinnerung, bedrückend, fast gegenwärtig. Heim kehrten in überfüllten Zügen die meuternden Soldaten des verlorenen Weltkrieges. Auf den Waggondächern hockten sie scharenweise, in brüllenden Dolden hingen sie über die Trittbretter, trugen die Gewehre vorschriftswidrig mit dem Kolben nach oben, gehorchten keinem Kommando mehr, pfiffen auf Gott und Kaiser, glaubten an kein Vaterland. Oder es tauchte das Gerücht von einem jener neuen Vaterländer auf, die täglich auf den Straßen ausgerufen wurden, in Prag, in Budapest, in Laibach oder sonst wo. Und dann entdeckten die Soldaten der kaiserlich-königlichen Armee plötzlich, dass sie Tschechen seien, Ungarn, Ukrainer, Polen, Slowaken, Slowenen, Kroaten, Serben, Türken, Deutsch-Österreicher. Steckten auf ihre Mützen Kokarden der meuternden Nationen oder die roten fünfzackigen Sterne, die von den freigelassenen Kriegsgefangenen aus Sibirien ins Land gebracht wurden. Hetzten durch die Straßen jeden Offizier, der noch die schwarz-gelben Farben zu tragen wagte. »Hey, Slowane! Wacht auf, Verdammte dieser Erde!« Auftauchte, als die Wasser der Sintflut sich zu verlaufen begannen, ein kleiner Staat mit 6,5 Millionen Einwohnern, die ihn ungläubig Österreich nannten, Republik Deutsch-Österreich. Dass dieser Staat nicht dem Deutschen Reich einverleibt wurde, lag nicht an ihnen. Staatskanzler war ein sozialdemokratischer Advokat. Als Zehetner sich damals das Standmal jenes Parteibuches zufügte, war er nur einer von Tausenden, die es mit demselben Ekel taten. Denn niemand wusste, was der nächste Tag bringen mochte. Zwar saßen im Ministerium neben den Besagten auch einige gut christliche Herren, aber in den Gemeinden des Landes machten sich Arbeiter- und Soldatenräte breit. Zwar lagen in der Hörlgasse 19 erschossen, die alle Macht den Räten gerufen hatten. Aber was man Armee nennen musste, rekrutierte sich aus Banden, die jeder ordentliche Staat längst an die Wand gestellt hätte. Sie trugen an den Kappen noch dieselben roten Nelken, sangen noch dieselben Lieder, mit denen sie als Meuterer von der Front gekommen waren. So fuhren sie in überfüllten Zügen aus, um die Grenzen zu schützen. Die Grenzen, die noch so ungenau bekannt und so unglaublich eng waren, dass fassungslose Geographielehrer sich im Unterricht immer noch an die österreichisch-ungarische Monarchie hielten. Jedoch an diesen Grenzen eines eben erst verlautbarten, winzigen Staatsgebildes bezogen die Banditen ihre Wachtposten und gebrauchten zögernd das Wort Vaterland. Aus durchsichtigen Gründen. Nebenan in Ungarn und drüben in Bayern brachen schon die Rätediktaturen nieder, und es wollte wieder Ordnung werden in Europa.